zwischen dir und mir war groß. Und trotzdem kam ich nie ganz von dir los. Wir haben zusammen ich hab mich selbst daran nicht gestört. Doch von nun an will ich dich gar nicht mehr sehen. Doch von nun an will ich dich gar nicht mehr sehen. Für alle das Vorzeigepaar. Der Bauplatz für das Reihenhaus ging klar. Sogar deine Mutter hat sich für mich erwärmt. Doch Jahr für Jahr haben wir uns voneinander entfernt. Und deshalb will ich dich von jetzt an nicht mehr sehen. Ich hab